Berg. Guck, ich reiß mich jetzt zusammen, hab mir die Kraft wieder gegeben und ich beiß mich wie ein Mann durch diese Last und will jetzt leben. Ich geh jetzt raus in die Welt mit nem ganz stolzen Lächeln. Da wo andere schwächeln, werde ich alle Regeln brechen. Ich könnt mich bei jedem rächen, der mir Schaden zugefügt hat. Ich plane nicht und üb Kraft, wenn ich die Maden zerdrückt hab. Ja, Panik mit Trübsalblasen, wahnsinnig überlastet. Bat dir und starrt mich an, als wär ich über Nacht ein Star mit Problemchen und den Wehwehchen. Ich mach Party da, wo ich will, mit deinem Mädchen und zeige ihr meine nassdrängten Stier, bis mein Innerstes so vorkommt, denn es steckt Schütze in mir. Ich mach hier deine Party klar bis vier, Robert Cardi, dann ist mir um mein Eges warm, du frierst, weil du lasch bist, Mann, denn ich fassel nicht lange. Ich komm gleich zur Sache, was ich mache. Ich genieße jeden Tag, sodass ich lache, denn ich lebe jeden Tag. Ja, ich nutz den Tag, ja, ich nutz den Tag, weil ich mir jetzt sag, weil ich mir jetzt sag, Carpe diem, Carpe diem, denn man lebt doch nur einmal. Ja, ich nutz den Tag, ja, ich nutz den Tag, weil ich mir jetzt sag, weil ich mir jetzt sag, Carpe diem, Carpe diem, denn man lebt doch nur einmal. Every minute in my life is precious. Ich vergesse es nicht, so hässlich es auch manchmal ist, du schätzest, wenn du älter bist, ich ändere nichts und mach alles gleich, doch nur besser verabreich mir Gewässer und vielleicht aus den Fässern, denn ich weiß, wenn es fast unmöglich scheint, fällt mir irgendwann ein Stein fast vom Herzen, wenn mich doch das Glück erreicht. Ich hab meist nur getan, was ich auch selber geil finde, denn ich scheiß auf die Meinung dieser kleinen Kinder. Peinliche Momente gibt es, wenn du sie für peinlich hältst. Ich bin zufrieden, da ich nur das tue, was mir gefällt. Du machst so vieles falsch und machst so wenig richtig. Ist nicht wichtig, es gibt nirgends Regeln, wenn doch drauf verzichte ich. Reiß dir die Augen, um zu glauben, es gibt Flocken. Scheiß doch drauf, ist das verlauten, dass ich versauten Sex will, also fick ich dich auch. Was mach ich kaputt? Nur deine Sichtweise, die Chance wird genutzt, yeah. Nur falls ich nicht bleibe, ich lebe jeden Tag. Ja, ich nutz den Tag, ja, ich nutz den Tag, weil ich mir jetzt sag, weil ich mir jetzt sag, Carpe diem, Carpe diem, denn man lebt doch nur einmal. Ja, ich nutz den Tag, ja, ich nutz den Tag, weil ich mir